Im Gehirn der Einjährigen sind die Laute vermutlich gut abgebildet. Auch die Konzepte, etwa der Begriff Hund mit allen seinen Bedeutungen, sind bereits gespeichert. Je vertrauter das Kind aber mit dem Wort wird, je öfter es ein Wort hört, desto eindeutiger ist